Teil 2. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch? Sie hören jeden Text einmal. Nummer 7. Sehr geehrte Fahrgäste, unser Zug hat 25 Minuten Verspätung. Wir kommen um 13.45 Uhr am Bahnhof Leipzig an. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Danke für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen.